Liebe Hörerinnen und Hörer, der Autor des folgenden Hörspiels, der im Juni 2004 verstorbene Jens Hagen, war schon mit 16 Jahren journalistisch tätig. Neben und nach dem Studium arbeitete er als Gerichts- und Polizeireporter und Fotograf. Jens Hagen kannte sich wie kaum ein anderer im Kölner Milieu aus, was seine vielfältigen künstlerischen Arbeiten zeitlebens prägte. Ob in den frühen Büchern und Hörspielen mit Gerd Wollschon und Günter Wallraff, seinen Satiren, Gedichten oder heimlichen Graffiti an Rundfunkgebäuden. Hagens Engagement für die Außenseiter der Gesellschaft spiegelt sich logischerweise besonders in seinen Kriminalhörspielen, wie etwa in der Reihe um den Querkopf Berti Brunks, der wieder und wieder versucht, auf die Füße zu kommen, stattdessen aber immer nur eins auf den Schädel kriegt. Brunks von Jens Hagen. Zweite Woche Nachtdienst machst. Ja, das auch. Nee, meine Frau hat da in meiner Tasche das Heftchen entdeckt, das wir neulich da dem kleinen Wichser in Zelle 80 abgenommen haben. Was ist schon dabei? Ja, kennst doch meine Frau. Na, nicht so gut wie du. Sei froh. Die Jungs sind heute so ruhig. Ja, das liegt wohl am Wetter. Ja, womit wir mal wieder beim interessantesten Thema wären, was? Nein, im Ernst. Wenn draußen trübe Suppe ist, werden auf die Dauer selbst die härtesten Knackis weichen. Selbst Brunks hat schon seit Wochen keine Randale mehr gemacht. Macht stattdessen Gymnastik. Ja, hab ihn ein paar Mal beobachtet. Schwingt die Beinchen und macht Liegestütze. Und sein Zellenkumpel sitzt dabei und lacht sich halbkrank. Also Brunks haut ihm keine rein dafür? Nee, der macht nur einfach weiter. Will sich wohl fit machen, damit er nicht anruft. Du wirst bald erfahren, Krämer, warum ich trainiert habe. Hast dich darüber amüsiert, du Beamtenarsch. Ich treffe dich bestimmt mal irgendwo anders, Krämer. Dann grenze ich. Ja, dann kann er sich ja noch ein paar Jahre damit dranhalten, ne? Meinst du? Gewöhnlich haben solche Leute doch gute Anwälte. Ja, Bandendiebstahl, räuberische Erpressung, Gewerbeverletzung und so weiter. Das bringt dir ja wohl mehr ein als nur ein paar Monate. Kommt dir komisch vor, dass ich trainiert habe? Hast aber nichts erfahren. Von mir nicht und von keinem anderen. Hab immer nur mit mir gesprochen. Früher schon. Hier innen drin. Wenn dir welche gegenüberstehen, Krämer, und du willst den Kampf gewinnen, darfst du nicht lange nachdenken. Über die anderen nicht, über dich nicht, über nichts. Dann musst du spüren, Krämer, was die anderen wollen. Du musst ihre Reaktionen vorausahnen. Ganz ruhig bleiben, nicht denken, nur ganz ruhig beobachten. Ganz ruhig zuschlagen, treten, schlagen, schlagen. Ich treffe dich wohl noch, Krämer. Möchte so gerne noch mal dein Grinsen sehen. Zwei Kater können dich erschrecken, Brunks. Hast eine dünne Haut gekriegt. Scheiß Knast. Von euch könnte ich eine Menge lernen. Was ist schon das bisschen Boxen und Karate, wenn man sieht, wie ihr die Muskeln explodieren lasst? Aber jetzt haltet mal für einen Moment die Schnauze. Klar, dass er nicht aufhört. Würde ich auch nicht tun. Gehört mir und ihr haut mir mit dem Telefon rein, damit ich wieder weiß, dass ich im Büro bin. Ja, ja. Kriminalwache Kleinschmidt. Ach, endlich, Sie müssen sofort kommen, Herr Kommissar? Erstens nicht Kommissar, sondern Kriminalhauptmeister. Zweitens, warum soll ich sofort kommen? Und drittens, wohin soll ich sofort kommen? Musik ist, wissen Sie, und diese Geräusche. Aha, Geräusche. Ja, ja, hier in der Wohnung direkt nebenan, also ganz fürchterliche Geräusche. So als ob, hier, hören Sie doch mal selbst. Ja, kann ich nichts mit anfangen. Sowas hört man doch überall. Ja, aber nicht nachts um diese Zeit, wo es doch sonst nebenan immer so ruhig ist. Na, dann ist das eben mal eine Ausnahme. Oh, aber so unheimlich. Oh, Sie machen mir Angst, ne Frau. Wie klingen denn die Geräusche? Oh, ganz unheimlich, wissen Sie. Das ist so ein Klopfen und Knarren, aber immer so im Takt. Das ist so ganz unheimlich. Im Takt? Ja. So. Das soll ja gelegentlich vorkommen. Ja, aber wissen Sie, manchmal schreit da auch eine Frau. Na ja, es ist sicher sehr interessant für Sie. Aber hören Sie mal. Sie hören doch schon. Ja, gute Nacht. Klopfen und knarren, aber immer so im Takt. Bei den neuen Telefonen kann man die Klingeln leiser stellen. Endlich. Ich habe schon gedacht, du hättest es nicht geschafft. Er war gerade oben auf der Mauer. Da kamen zwei von den Beamten. Ja. Krämer und neidig. Harmlos. Ja, trotzdem. Und? Macht einen Rundgang. Und? Nichts, ich lag flach, die haben nichts gesehen. Glück gehabt. Ja, da hätte ich den beiden eine verpasst. Ja. Klingt ganz nach Bertie Brunks, der härteste Junge bei der Bad. Das hätten die schnell gemerkt. Hast du die Sachen? Alles hier. Hemd, Krawatte, Anzug, Mantel, Hut. Hut? Mensch, du weißt doch, dass... Lieber Lederjacke, klar, ich weiß. Willst wohl gleich gefasst werden. Weißt doch die gesamte Fahndung, dass du Lederfan bist. Hier, zieh das an. Okay, jedenfalls danke, Rolf. Ist doch klar. Hast du die Papiere? Ausweis ist klar, Führerschein noch nicht. Scheiße. Bares? 5 Scheine. Nicht gerade üppig, hä? Du willst eine Bank mit dir rumtragen. Kannst in 3 Tagen Nachschub holen. Ja, wie? Steigt ein Ding. Mann, doch nicht ich. Ich werde doch überall gesucht. Du wirst aber dabei gebraucht. Ist ein Ding für Spezialisten. Wir werden schon aufpassen, dass sie dich nicht wieder schnappen. Lasst mir ein paar Tage Zeit. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nur ein paar Tage zum Eingewöhnen. Ein bisschen Urlaub. Ganz neue Töne. Knastkoller? Nur ein paar Tage Urlaub. Überleg's dir. Wäre besser, wenn du mitmachst. Wenn wir dich nicht wirklich dabei brauchten, hätte ich ja nichts gesagt. Weiß Karin, dass du heute kommst? Nee. Nur, dass ich rauskommen will. Aber das heute nee. Und wieso nicht? Weiber können nicht dicht halten. Typen oft auch nicht. Du? Ich kann. Meinte das nur allgemein, wie damals, wo sie dich verpfiffen haben, als man dich wegen der dicken Sache in Frankfurt gesucht hat. Wer war der Sänger? Lass mal, er gibt im Moment Wichtigeres für dich, als den alten Koi wieder aufzukochen. Weißt du, wer es war? Nein, ich weiß nur, dass es eine Riesenfahndung war. Wegen dem angeknacksten Bullen. Schlecht fürs große Geschäft. Die haben es gern ruhig. Ich weiß. Und du meinst... Beeil dich. Die denken doch, ich schlafe friedlich auf meiner Pritsche. Egal, wir müssen hier weg. Verdammt, ich weiß nicht mal mehr, wie man einen Schlips bindet. Du... Ich habe da drin einen kennengelernt. Der sagt, der sitzt nur, weil er irgendeiner Kleinen geholfen hat, die von der Schmier in die Mangel genommen worden ist, bei irgendeiner Prügelei. Und? Der Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und so weiter. Zack, U-Haft, zack, nass. Schwere Körperverletzung? Ja, als die Bullen traten, hat er zurückgetreten. Ein bisschen Karate war auch dabei. Komm, kannst du mir in ein paar Tagen alles genauer erzählen? Dabei kannte der die Kleine nicht mal. Haut sie raus, die sagt Danke, zieht mit ihrem Macker ab und der Junge kommt in den Knast. Wegen einer Schnecke, die er nicht mal gebumst hat. Mensch, okay. Du gehst besser zu Fuß. Ja, bist du mit dem Fahrrad gekommen? Quatsch. Walter meint, es ist besser so. Na ja, gut. Danke, Rolf. Würdest du auch für mich tun. Gib mir die alten Klamotten, ich schmeiß in eine Abfalltonne oder versteck sie irgendwo. Mit der Zweitwohnung ist ja wohl alles okay. Ja, was sollte damit nicht okay sein? Gut, dann versteck dich da. Bleib ruhig und denk dran. In 3 Tagen. Mensch, versteh doch, ich brauche mindestens ein paar Tage. Hinterher. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Du, das ist... komisch. Manchmal bist du ganz sanft und dann plötzlich wie ein... Ich weiß nicht. Schön. Bleib so. Ein bisschen. Solange du willst. Kein. Ich hab Durst. Ach, kommst auf komische Ideen. Trink nicht so viel. Ich muss auch kein Auto mehr fahren. Aber trotzdem. Oder willst du, dass ich nachher gehe? Nein. Es ist schön für mich, dass ich mal die ganze Nacht hier bleiben kann. Für mich auch. Sonst hätte ich doch nicht Ja gesagt. Aber eigentlich dürftest du überhaupt nicht hier sein. Keine Angst. Kein Mensch wird jemals etwas von dieser Wohnung erfahren. Von mir jedenfalls nicht. Das wäre auch wirklich nicht gut für uns. Die fackeln nämlich nicht lange. Ich weiß. Mach dir keine Sorgen. Karin ahnt bestimmt, dass ich komme. Sowas ahnt man. Wie lang diese Straße ist. Im Knast kann man verlernen, dass Straßen so lang sein können. Wird Augen machen, das Mädel, wenn ich komme. Hätte gern noch den Katzen zugesehen. Komisch. Vor ein paar Tagen habe ich gedacht, du kommst da rein in die Wohnung. Sie wird ganz verrückt vor Überraschung und Freude und dann ab in die Eier. Ist jetzt irgendwie anders. Kann es kaum erwarten. Kann trotzdem ganz ruhig hier lang gehen. Katzen können unheimlich lang warten, selbst wenn sie total gespannt und gierig sind. Ah, der Vergleich stimmt nicht. Aber ich hätte denen gern noch ein bisschen zugesehen. Es gibt Zeiten, da muss ein Mann mit sich... Ach, du hast drinnen so viel mit dir herumgedacht, huh? Du bist jetzt draußen. Du bist jetzt... Na? Was heißt denn na? Na, kennen Sie das nicht? Na, habe ich Sie erschreckt? Nein. Interesse? Du willst mir da nicht erzählen, dass du zum Gewerbe gehörst. Woher wollen Sie das wissen? Ja, das sehe ich. Fachmann. Gewissermaßen. Na, dann gib mal dein Urteil ab. Noch immer kein Interesse? Du siehst gut aus. Also? Ich habe eine Verabredung. Kannst du ja sausen lassen. Davon verstehst du nichts. Vielleicht doch. Hände hoch und ganz brav sein. Brav sein, sagte ich, das ist eine Pistole, mein Freund. Ach, kein Quatsch, Junge. Ich bin doch selbst aus der Branche. Bist auch ein bisschen aus der Übung, mein Freund. Pfoten oben lassen, wir machen keine Witzchen. Das ist ernst, mein Freund. Los, beeil dich. Das wirst du bereuen, Junge. Das ist nicht weh. Alles klar, 5 Scheine. Ah, gut, gut, gut. Und jetzt brav so stehen bleiben, sonst spuckt das Ding hier und das soll ein bisschen wehtun, habe ich mir sagen lassen. Großmaul. Schnell weg! Komm her, Mädchen. Komm her mit dem Geld. Lass mich, bitte lass mich. So, das wär's, ja, ihr Anfänger. Und nun versucht sowas nie wieder. Haut ab! Die Schreckschusspistole. Und noch nicht mal geladen. Hier, euer Geschütz. Anzug. Wird Augen machen, wenn ich komme. Siehst gut aus. Ich habe eine feste Verabredung. Dann bist du aber ein bisschen aus der Übung, mein Freund. Klingt ganz nach Bertie Brooks. Nur ein paar Tage zum Eingewöhnen. Nur ein paar Tage. Das war ein urkiger Typ. Für eine Frau, die er nicht mal kannte. Du warst schon mal verheiratet, nicht wahr? Ist lange her. Kann aber noch nicht lange her sein. Ist doch egal. Wirst nicht gerne dran erinnert. War's schlimm? Eigentlich nicht. Wenn, dann für sie. Für mich eigentlich ist hinterher. weißt du, ständig neue Versuche mit Frauen was anzufangen. Nee, keine richtigen Versuche, eigentlich nur rumsaufen, rumrasen, aufreißen. Und jetzt? Bist du eifersüchtig? Nein, glaub nicht. Es geht auch nicht darum. Ich wollte nur ein bisschen mehr über dich wissen. Tja, komisch. Nach dem ersten Mal, als wir da nach der Party in der Stadtwaldvilla, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, dass wir aber so wieder Zeit und jetzt so. Du, wir müssen vorsichtig sein. Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr Kind hat keinen Spaß. Meine Kumpel auch nicht. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Die können wirklich sehr unangenehm werden. Wenn man es vornehm umschreibt. Naja, muss man nur riskieren. Nein! Kannst du dich dann endlich von deinem Laden loseisen? In 2 oder 3 Tagen, sobald die Werbung für das neue Kräuterteesortiment steht. Und wann fliegen wir los? Na dann sofort, wenn du willst. Ach, warum nennen dich deine Freunde eigentlich Laber? Ach, nur so. Weil du so viel laberst. Das ist nicht sowas. Du versprich mir, dass du mit keinem über diese Wohnung her sprichst, hörst du? Mit keinem. Schon längst versprochen. Ach Gott, willst du schlafen? Ich denke nicht dran. Bert, was machst du hier? Lass mich erst mal rein. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin nicht allein. Wir waren gerade... Ja, ja, kann ich mir denken. Was dagegen? Nein. Also gut, komm rein. Komm, geh da rein. Ich komm gleich wieder. Ja, ist gut, Rolf. Besser, das Mädchen hört nichts. Noch grün, hm? Mäuschen aus Mickeys Bar. Aber nicht doof. Ja, und? Muss ich dir erzählen, dass man bei Weibern mit Köpfchen aufpassen muss? Die merken sich zu viel und denken sich ihren Teil. Wenn du sie ärgerst, dann hast du nicht gesehen. Das weiß ich. Lass uns zur Sache kommen. Warum bist du nicht wie abgemacht bei Karin? Ich war in der Wohnung. Du warst in der Wohnung. Was glaubst du eigentlich, warum wir euch diesen hübschen kleinen Unterschlupf besorgt haben? Damit du, Dämel, nach dem Ausbruch durch die Stadt spazierst. Hast du eine Zigarette? Hier. Gib her. Also, du warst bei Karin. Und? Sag endlich, was los ist, Mensch. Sie hat den Typen bei sich. Ach du Scheiße. In welchem Krankenhaus liegen die beiden? In keinem. Du hast sie doch nicht etwa. Nichts habe ich gemacht. Ach, komm, sowas kannst du im Fernsehen erzählen. Also was war? Nichts. Ich bin leise in die Wohnung gegangen. Wollte Karin überraschen. War noch im Flur und hörte wie... Naja. Ich bin wieder raus, ums Haus rum. Und hab durchs Fenster gesehen, wie sie... Es hätte ja auch ein Bulle bei ihr sein können, um auf mich zu warten. Im Bett. Ja. Und Bertie Brunks will mir erzählen, er hätte daraufhin nicht Kleinholz gemacht. So ist es. Ich glaube, du brauchst wirklich Urlaub. Ich weiß nicht. Und Karin, mal abgesehen von der Bumserei, warum schleppt sie den Typen ausgerechnet in die Wohnung, die außer ihr und uns niemand kennen durfte? Das weiß sie genau. Ich habe sie nicht gefragt. Solltest du aber. Vielleicht hat sie noch ein paar hübsche Überraschungen für uns auf Lager. Kann ich diese Nacht hier bleiben? Du weißt genau, dass sie dich hier zuerst suchen werden. Dann gib mir einen Tipp. Ich würde es bei der Lehrerin versuchen. Erstens weiß sie doch nicht viel über dich. Zweitens warst du für sie der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Musst sie ja halt wieder schmackhaft machen. Und wie soll ich ihr die letzten Monate erklären? Sag, du bist auf Reisen gewesen. Mensch, du warst doch sonst nicht so langsam, wenn du dir eine Geschichte ausdenken musstest. Also probier's bei ihr. Ja, mal sehen. Sonst versuch es außerhalb in der kleinen Pension, wo wir damals nach dem Ding in Frankfurt auf Feriengäste gemacht haben. Mal sehen. Und Karin? Du, wenn das einreißt, dass man noch nicht meine hübsche kleine Wohnung geheim halten kann, das müsste man ihr schon klar machen. Tschüss, Rolf. Mach's gut. 6 Scheine im Monat für eine scheiß kleine Wohnung. Für nichts. Kriminalwache Kleinschmidt. Herr Kommissar, Sie müssen sofort kommen. Was denn, sind Sie schon wieder? Ja, Herr Kommissar. Kriminalhauptmeister. Ist doch egal, nebenan ist Mord und Totschlag. Wie, auf einmal? Ja, das ist fürchterlich. Hier, hören Sie nur, die bringen sich ja um. Wir kommen sofort. Wie heißen Sie? Rommersdorf, Herr Kommissar. Wo war das noch? Elserstraße? Ja, Elserstraße 6. Wir werden bei Ihnen schellen. Ja, natürlich. Sofort ein Wagen mit mir zur Elserstraße. Sie, haben Sie mal 2 Mark? Ist sowieso keine Kneipe mehr auf. Na, hören Sie mal, Herr, ich käme nie auf die Idee. Na komm, hau ab. Wenn Sie denken, Herr, ich wäre ein Penner, dann tun Sie mir aber Unrecht. Sehen Sie mal, ich habe nur mein Fahrgeld verloren. Bin beklaut worden, wohnt weit draußen auf dem Land. Naja, jetzt brauchst du nur noch die 2 Mark, um dir eine Fahrkarte kaufen zu können, hä? Genau, mein Herr, Sie haben völlig recht, was Sie da formuliert haben. 2 Mark und soweit ich hier stehen werde, ich dann sofort nach Hause fahren mit dem allernächsten Zug. Und hängst morgen immer noch hier rum, ich weiß, und übermorgen auch. Also erzähl mir keinen Quatsch, ich kenn doch die Storys. Ihr habt doch keine Wohnung mehr. Und hier sehen Sie, bei mir ist es warm. Hier kommt die warme Luft aus dem Kaufhaushaus. Warten Sie doch, Herr. Wissen Sie, ich bin nämlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich bin gebüßt für meine Taten. Das ist eine lange Geschichte, sage ich Ihnen. Ja, verkauf sie an die Bild-Zeitung. Aber verschon mich damit. Lass mich los. Nur einen Augenblick, Herr. Wissen Sie... Loslassen, sage ich. Entschuldigung. Haben Sie nicht noch 2 Mark? Sie haben doch bestimmt schon mal vom Fäustchen Franz in den Zeitungen gelesen. Bestimmt. Eine ganz große Nummer. Raub. Schwere Körperverletzung. Totschlag mit bloßen Händen. Ein ganz schwerer Junge. Ja, das war ich. Hier. Ja. Sehen Sie mal meine Hände. Keine Angst. Sehen Sie sich ruhig mal an. Angst? Vor dir? Hier, die Hände. Ich habe gebüßt, schwer gebüßt. Bin geläutert entlassen worden. Jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Halt endlich die Klappe. Na, hören Sie mal, so können Sie aber nicht mit mir reden. Hey, so können Sie wirklich nicht mit mir reden. So kann man mit Fäustchen Franz doch nicht reden. Noch nicht mal 2 Mark für einen alten Mann. Das sieht wüst aus, ein Schlachtfeld. Ja. Nichts anfassen, Frau Rommersdorf. Ja, und die Leichen? Wenn welche da sind, werden wir sie wohl auch finden. Gehen Sie jetzt besser so lange in Ihre Wohnung. Aber es ist doch niemand hier, oder? Ja, sieht so aus. Gehen Sie jetzt besser. Ich werde die Wohnung genauer durchsuchen. Aber ich habe doch nur den Mann doch nur weggehen sehen. Vielleicht sind die anderen später gegangen. Seine Opfer? Er hat sie doch umgebracht, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Und was ist das? Blut nehme ich an. Blut. Es ist wirklich besser, Sie gehen jetzt in Ihre Wohnung. Wo ich Sie doch angerufen habe. Wir müssen jetzt hier unsere Arbeit machen. Ach, eine schreckliche Arbeit, nicht wahr? Es gibt ja so viel Schreckliches auf der Welt. Wissen Sie, oft liege ich fast die ganze Nacht lang wach und da muss ich immer daran denken, wie viel Schreckliches es gibt Moment auf der mal, Welt. Moment mal, bitte. Hier rein. Macht es gründlich, bitte. Bisher ist mir noch nicht klar, was hier wirklich passiert ist, aber vielleicht haben wir schon ein paar Hinweise, wenn der Chef kommt. Und wir gehen mal zu Ihnen. Ich müsste dringend Ihr Telefon benutzen. Ja, aber bitte sehr, Herr Kommissar. Wagner? Kleinschmidt hier. Nein, das kann bis nachher warten. Gut, hör zu. Gib sofort eine Fahndung raus an alle Streifen. Gesucht wird ein unbekannter Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt. Circa 1,80 groß, kräftige Statur, Haarfarbe unbekannt, möglicherweise dunkelblond. Der Gesuchte trägt eine dunkle, vermutlich eine schwarze Lederjacke und möglicherweise Jeans. Der Gesuchte ist verdächtig, einen Überfall begangen zu haben. Möglicherweise sogar Entführung oder Mord. Ja, ich weiß, dass das ziemlich vage ist, aber du müsstest mal die Wohnung hier sehen. Ja, jedenfalls müssen wir es versuchen. Nein, er ist zu Fuß von hier weg. Aber wahrscheinlich hat er in der Nähe einen Wagen stehen gehabt. Ich weiß es nicht. Ach ja, natürlich die Uhrzeit. Also, die Tat geschah etwa zwischen 3 Uhr und 3 Uhr 20 im Haus Elsassstraße Nummer 6. Die Personenbeschreibung der Überfallenen gebe ich dir gleich durch. Ja. Gut, danke. Sagen Sie mal, ja? Wie heißt denn Ihre Nachbarin? Oh, Holland heißt sie oder so ähnlich. Es steht ja nichts am Klingelschild, ich weiß es nicht. Ich habe auch immer nur diese junge Frau gesehen, aber auch nicht oft. Und diesen Mann, von dem wusste ich bisher überhaupt noch nichts. Seltsam. Wie meinen Sie das? Das weiß ich noch nicht. Nachts um die Zeit zu der Lehrerin ist er verrückt. Hat wahrscheinlich längst wieder einen Festen, den sie verwöhnen darf. Teddybär mit Muskeln. Einen, der auch mal hart zupackt. Einen, den sie davon abhalten muss, einem anderen einen aufs Maul zu geben. Einen, den sie fragen kann, warum bist du nur so? Warum? Willst du eine gute Erklärung, warum dich das erschreckt? Warum dich das anmacht? Willst du eine hübsche, kleine, schmuddelige Geschichte hören? Kleine Wohnung, große Familie, wenig Geld, Vater Säufer, Mutter säuft heimlich, Vater schlägt Mutter, Vater verprügelt Kinder, Vater verprügelt den armen Berthold. Nachbarn verachten Familie, Nachbarskinder hinseln Berthold. Berthold haut zurück, fester, immer besser, ohne lange zu überlegen. Bis aus Berthold, dem armen Jungen aus der sozial geschädigten Familie, so nennt man das doch wohl bei euch in euren Kreisen, bis aus ihm Berti der Schläger geworden ist. Der härteste Mann im Milieu. Willst du so eine schöne Geschichte erzählt bekommen? Bei der es einem so richtig schön gruselig den Rücken runterläuft, ha? Bis zwischen die Beine? Ach, hat bestimmt wieder einen neuen. Hielt es nie lange aus ohne. Warum auch? Vielleicht einen Studenten diesmal? Ein Künstler, ja, das ist gut. Abwechslung muss sein. Und ausgerechnet, dann kommt Bronx. Ausgerechnet Berti Bronx. Bert, was machst denn du hier? Wollte dich mal besuchen. Mitten in der Nacht? Warum nicht? Ich hatte eben irgendwie Sehnsucht. Du? Sehnsucht? Nach so vielen Monaten auf einmal Sehnsucht? Oh, immer. Ich war auf Reisen. Beruflich? Ja. Da kann ich reinkommen. Psst, nicht so laut. Was, ein Typ da? Ja, mein Mann. Ach, du dickes Ei. Das ging aber schnell. Du warst lange nicht hier, Bert. Ja, sieht so aus. Wiedersehen, Bert. Lass dich mal wiedersehen. Wohl besser nicht. Nein, nein, machen Sie das so, wie ich es gesagt habe. Ja, Kleinschmidt? Was? Wann? Und das erfahre ich erst jetzt? Nicht gemerkt. Wozu bringe ich euch eigentlich den Kerl, dass ihr ihn wieder laufen lasst? Brav geworden, dass ich nicht lache. Ja, ja, geben Sie uns das bitte schriftlich rein. Wiederhören. Berti Brunks ist ausgebrochen und die Demels haben es erst jetzt Stunden später gemerkt. Sofort Verhandlungen an alle. Personenbeschreibung. 27 Jahre alt, 1,82 groß, kräftige Statur, Haarfarbe dunkelblond, trägt wahrscheinlich schwarze Lederjacke und... Holland. Hollmann. Karin Hollmann. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt wird mir die Sache klar. Brunks bricht aus, die Hollmann weiß nichts davon. Brunks kommt zu der neu angemieteten Wohnung und überrascht seine Freundin mit einem anderen Mann. Kein Wunder, dass die Wohnung so aussah. Frage ist nur, wie er es geschafft hat, die beiden Opfer verschwinden zu lassen. Na? Was willst du denn hier? Hab ich dich erschreckt? Was du hier willst, habe ich dich gefragt. Also? Zufällig arbeite ich hier. Ist ja toll. Ganz zufällig arbeitest du hier. Und vorgestern Abend auf der Straße? Das war... Zufall was, hä? Wir hatten gedacht, ein kleiner Nebenverdienst könnte nicht schaden. Nett, wie du das sagst. Schlag zu, Bronx. Zeig ihr, wer du bist. Und wer ist auf die tolle Idee gekommen? Der kleine miese Amateur etwa, hä? Naja, der und ich, wir... Weißt du, es war so, dass... Ja. Du und er und ihr. So langsam fange ich an zu kapieren. Ach, nichts kapierst du. Ach, halt die Klappe. Zeig's ja endlich, du Idiot. Alles anderes gefragt. Wer ist denn heute mit uns? Wie wär's? Es gibt Zeiten, da muss ein Mann mit sich allein sein. Oder wie hieß der Satz? Allein mit sich und zwei Fäusten, auf die er sich verlassen kann. Das könnte ich dir jetzt zeigen, Mädchen. Und du denkst, du bist im Kino. Ist aber keine Kinozeit. Spielst du heute den großen Schweiger oder hast du wieder eine feste Verabredung? Pass auf! Dann schlag doch, das machst du doch sonst immer, nicht wahr? Wir sehen uns noch. Hoffentlich. Vielleicht wird's ja doch noch was. Bertie, was machst denn du hier? Ist Walter da? Bist du verrückt geworden, hier aufzutauchen? Walter wird nicht gerade vor Freude in die Luft springen. Du weißt, dass er das nicht mag, wenn man unvorsichtig ist. Mir ist niemand gefolgt. Also, ist Walter da? Will nicht gestört werden. Er wird sich aber stören lassen müssen. Mensch, du hast Nerven. Willst morgen nicht mitmachen und kommst am Abend vorher hier rein? Geht nicht anders. Ich hatte doch gesagt, dass ich nicht... Bertie Bruns, alter Junge. Na, du hast vielleicht Nerven. Na, nicht das seit heute. Mach die Tür zu. Du willst also mitmachen? Ich setze mich für eine Weile ab. Ist besser für mich und für euch. Gut, mach das. Nach der Sache. Nein, sofort. Das ist besser. Du siehst bleich aus. Schlecht geschlafen? Würdest du an meiner Stelle gut schlafen? Du jedenfalls hättest früher gut geschlafen. Vielleicht. Setz dich. Du wirst überall gesucht. Zwei Zivile waren auch schon hier. War vorauszusehen. Jedenfalls ist es besser, wenn ich mich sofort absetze. Nach dem Wirbel vorletzte Nacht wird wohl auch an den Grenzen verstärkt kontrolliert. Ich denke, es ist besser, du bleibst noch eine Weile hier in der Gegend. Bist du gut untergekommen? Was für ein Wirbel? Na, hör mal. So wie du aufgemischt hast, ist doch logisch, dass die Bullen nervös geworden sind. Klar, kann ich verstehen, dass du dazwischen gegangen bist. Wäre mir auch an die Nieren gegangen. Aber früher hättest du cooler reagiert. Wenn du mir mal erklären könntest, was du überhaupt meinst. Hast du dir die beiden gleich im Bett vorgenommen oder durften sie erst aufstehen? Weder noch, nichts hab ich. Ja, ich weiß, nichts hast du gemacht. Kommst aus dem Knast, überrascht deine Partie bei einem romantischen Stündchen mit diesem Abstauber in einer Ausweichwohnung, die wir als Versteck für dich gemietet haben, und machst dich davon. Und dein Freund muss den beiden zeigen, was es heißt, dich bzw. uns reinzulegen. Rolf? Du galtest mal als der Härteste im Milieu. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, das gilt noch immer. Das hättest du vorletzte Nacht beweisen können. Aber Kleiber musste sich darum kümmern. Ich meine, dass deine Partie fremd geht, ist doch eine Privatsache. Aber dass er jemand mit in die Wohnung nimmt. Was ist passiert? Noch red schon. Rolf hat dafür gesorgt, dass die beiden die Abreibung bekommen haben, die sie eigentlich von dir hätten bekommen müssen. Hat ein bisschen Wirbel gemacht. Ein bisschen zu viel Wirbel, glaube ich. Aber das ist nun mal passiert. Tot? Hat er sie umgelegt? Frag Rolf. Ich weiß nichts und ich will nichts wissen. Capito? Also, du machst morgen mit. Nein. Ich brauche Geld. Wenn du mitmachst, fällt einiges ab. Nein, jetzt sofort. Ich will mein Geld. Nur das, was ich noch gut habe. Ja, gut haben ist gut. Wir haben den Anwalt bezahlt, die Miete für die feine Zweitwohnung und haben Karin unterstützt. Mit mehr als einem Riesen pro Monat. Dann die Kosten für das Auto, das Geld für euren Flug und so weiter. Dein Taschengeld. Für den Flug auch schon? Ja. Willst du es dir zurückholen? Trotzdem muss noch eine Menge übrig sein. Das denkst du? Ich weiß es. Und du weißt es verdammt genau, dass ich recht habe. Also rück damit raus und red nicht lange drum herum. Immer langsam. Jetzt hör mir mal zu. Ich hatte gesagt, ich wollte nicht gestört werden. Und wenn ich das sage, dann meine ich es auch so. Und du kommst hier reingeschneit, obwohl noch nie gefahndet wird und jeder Anfänger wissen müsste, dass es für ihn dann heiß ist hier. Aber du kommst hier rein, sagst mir, du willst nicht mitmachen, hast die Sache mit Karin und dieser Null nicht bereinigen können und willst jetzt zum Dank auch noch Bargeld, um Urlaub im sonnigen Süden zu machen. Mein Geld, mehr nicht. Du meinst das Geld von der Main-Donau-Bank. Schluss jetzt mit dem Quatsch. Du hast schon genug Wirbel ausgelöst. Und du weißt genau, dass das nicht gut ist fürs Geschäft. So langsam, mein Freund, überlege ich, ob es nicht klüger gewesen wäre, dir vorläufig noch nicht rauszuhelfen. Ich kann noch mehr Ärger machen. Aber nicht lange, das kann ich dir notfalls schriftlich geben. Du hast mich verpfiffen. Ja, du warst es. Ich hab's nicht nötig, jemanden zu verpfeifen. Merkt ihr das? Er kapiert nicht, was ich ihm sage. Vielleicht könnt ihr es ihm besser erklären. Das versuchst du besser nicht. Schafft ihn raus und sagt ihm, er hat Hausverbot. Okay, Chef. Und lasst ihn dann frei. Nicht, Kalle nicht und Mutter nicht, klar? Weg da! Du sahst aber auch schon mal besser aus, mein Junge. Für dich heiße ich immer noch Sie, hm? Oh, Verzeihung. Ich konnte ja nicht wissen, dass die Herren, die Sie hierher gebracht haben, Mitglieder des Rotary-Clubs sind. Wie viel hast du mir geklaut? Ich habe mir nur 2 Mark geliehen. Ja, mit meinem Geld. Nur geliehen, Männer, keine Sorge, das kriegen Sie doch wieder. Ich bin immer ein grundehrlicher Mensch gewesen. Willst du einen Schluck? Ja, mit meinem Geld. Ja, dann nicht. Das ist ein guter Traum. Ist ein... Du Schwein! Alten Mann wie mich umzuschmeißen, du! Nein, nicht. Lassen Sie mich los. Das Geld los. Brauchst du es denn so dringend? Gib's her. Na gut. Aber eine ganz große Nummer. Ich werde es nicht noch einmal sagen. Her mit dem Geld. Natürlich hier. Sehen Sie, meine Hände an, aber ich habe schwer gebüßt hier. Hier. Das sage ich Ihnen. Fünfer! 5 Mark behalte ich für die Flasche, die war noch fast voll. Und ein guter Tropfen. Früher. Ja, komm, hilf mir ja, raus. Komm, die Flasche hättest du besser nicht kaputt gemacht. Die hättest du besser nicht kaputt gemacht. Es geht schon. Kaputt gemacht. Danke, danke. Kommst du mich morgen wieder besuchen? Ich hab nicht viel Zeit. Ich hab viel zu tun. Ich auch. Nicht mehr ganz so viel wie früher, aber. Wissen Sie. Damals habe ich ja noch... Naja, das nächste Mal. Kannst du mir beim nächsten Mal erzählen. Ja, sehr gut, aber erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen nicht erzähle. Das ist manchmal... Das ist so weit. Erinnern Sie mich ruhig daran. Das ist nämlich eine tolle Geschichte. In Glatt-Nollenheimer, Mann, der. Früher war ich nämlich... Haben Sie schon mal was von Fäustchen Franz gehört? Ach, so ist das. Rollt die Kugel über das Bild von dem Cowboy, gehen vorn und oben links am Eingang die Lichter an. Aha. Die Dinger werden immer raffinierter. Wenn Walter auf die Idee kommt, heute seine Spielhallen zu inspizieren, wird das wohl kaum wagen, mich daran zu erinnern, dass ich Hausverbot habe. Könnte laut werden in dem Laden hier. Wäre nicht gut für sein Image. Will doch ins seriöse Geschäft wechseln. Walter Bahnsberg, ein geachteter Bürger unserer Stadt. Die Kugel gegen die Scheibe. So, zack, wieder. Mensch, Nachbar, gut. 53.000? Die ganze Zeit an einem Spiel? Toll, sehr gut. Ich muss mich absetzen. Rauf, rauf. Benito. Klasse, Mensch. Sind zu viele aus der Gegend los, da. Los. Und deutsche Bullen. Sehr gut. Wie du die Kugel mal wieder kriegst, Mensch, sagen hab. Ja, reine Routine. Klar, muss man schon haben. Marseille wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, komm, komm, komm. Oder und doch einer der Badeorte vielleicht. Rechts, links, rechts, links. Sanari vielleicht. Ja, ja. Gibt eine Menge Spielhallen da an der Strandpromenade. Ja, Mensch, es gibt Schwereres. Zwei freie Spiele hast du schon, gut. Das Geld bei Walter abholen. Notfalls mit Nachdruck. Im Augenblick wohl unmöglich. Hätte bei dem Ding mitmachen sollen. Ah, nee, besser nicht. Wissen zu viele davon. Pass auf, ja. Mist. Beinahe hättest du noch ein Fallspiel gehabt. Ich könnte es vielleicht beim sanften Peter versuchen. Auf ein paar Monate wird er es mir bestimmt leihen können. Die Geschäfte an der Rennbahn werfen bestimmt noch mehr ab als vor ein, zwei Jahren. Das haben wir noch zwei Freispiele. Ah, die laufen da nicht weg. Na, du bist vielleicht ein Komischer, wo du gerade so gut dran warst. Angst? Ja, er könnte Angst haben. Walter hat seine Finger überall drin. Aber schließlich habe ich ihm ja auch geholfen. Mehr als einmal. Zwei, drei Spiele. Also, es wird mir Spaß machen. Na komm, hier kannst du übernehmen. Toll, du. Danke. Ja, ja. Sag mal, hast du einen Unfall gehabt? Ja, vor den Schrank geknallt. Ja, und der Schrank hieß Otto und war sauer, dass du seine Frau guten Tag gesagt hast. Naja, so ungefähr. Kenne ich. Im Saarland über die grüne Grenze. Ja, wer wohl am besten? Ah, so ein dann ab mit dem Zug. Willst du mal ein anderes Spiel versuchen? Da drüben ist ein ganz neues. Defender. Mit Video und super echten Geräuschen. Ich hab's ausprobiert. Klasse, sag ich dir. Super schnell und spannend. Wollen wir runtergehen? Na ja, gut. Dann los, komm runter. Um diese Zeit soll es an der Krut noch warm sein, manchmal. Wäre schön nach allem. Und dem lausigen Wetter. War ja sowieso geplant. Ja. Guck dir das an. Große Mattscheibe. Sogar mit Radarfeld hier oben. Da kannst du dann sämtliche Aktionen und Positionen fortlaufend checken. Aktionen, Positionen? Ja, wirst schon sehen. Fang einfach an. Und was heißt Defender? Verteidiger, ist doch klar. Naja, worum geht's dabei? Kampf, Kampf und nochmals Kampf. Karin wollte wieder nach Nizza. Totale Action. Erstmal nach Nizza. Hier. Das ist der Knopf zum Ballern. Pa, pa, pa, piu, piu, piu, verstehst du? Walter hat die Flugkarten Bomben schon bezahlt, und so weiter. Von meinem Geld bezahlt. Yeah. Pausenlos musst du draufhalten, Junge, praktisch. Musst aufpassen nämlich, dass du möglichst viele Städte unten wählst. Also, jedem ausweichen, der dich bedroht, jeden beschießen, der dich bedroht. Klar? Naja, was denn? Ausweichen oder schießen? Beides, Mensch. Voll draufhalten. Wie ist das noch? Wegducken, draufhalten. Wo wir damals halt gemacht haben. Irgendwo bei Cavillon auf dem Hügel. Karin hatte das gestreifte Hemdkleid. Ja, pass mal auf, mit dem Hebel hier kannst du nach unten und oben ausweichen, blitzschnell und die Richtung ändern. Die Richtung wovon? Von deinem Raumschiff natürlich. Die Leute da waren sehr freundlich. Die Männer spielten cool. Wie hieß der Ort noch, verdammt? Karin. Wenn alle Städte weg sind, was dann? Ja, wenn die anderen alle weggeballert hast, ist gut. Ha, aber da musst du schon verdammt schnell sein. Immer als Erster schießen, bevor die anderen, verstehst du? Ein bisschen viel Ballerei, ja. Ja, weiß ich ja. Vielleicht doch besser eine Touristenstadt im Hinterland. Warum diese Jahreszeit noch Touristen sind. So, und wenn hier die anderen die Städte weggeputzt haben, naja, dann geht's im Weltraum weiter. Tolle Aussicht. Also, pass auf, los geht's. Achtung. Ausweichen! Ja! Und nochmal! Eine Stadt, wo noch nochmal, nochmal, nochmal! Und jetzt ballern! Ja, gut, sehr gut! Na gut, wie ist das schnell? Karin vor dem großen Spiegel im Hotel. Oben an der Arena. Es war auch nachts noch warm. Nicht schwül, aber schön warm. Und draußen etwas Wind. Als wenn das schon so unheimlich lange her wäre. Der Spiegel im Hotel war oben rechts ein bisschen kaputt. Karin hat geguckt, ob sie schon etwas braun geworden war. Ein Jetzt geht's jetzt hier! Ja, noch ganz weiß. Und wozu ist der Knopf hier vorne? Aus der rote Hyperspace. Damit kannst du dich in den Hyperraum schießen, wenn sonst nichts mehr läuft. Abhauen, verstehst du, bevor dich anderen kriegen? Verstehst du? Na ja, klar, ist ja nicht schwer zu kapieren. Pass auf, Mensch, die Mutanten! Ja, ja, schaff ich schon. Die Mutanten, klasse. Ja, du machst das mal, dann komm ich nicht immer auf Sieg. Du bist ein Siegertyp, was? Aber immer Sieger geht auch nicht, nicht wahr, Bums? Keine Dummheiten. Pistole ganz groß, was? Lässt sich bei Leuten ihres Kalibers leider nicht vermeiden. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, jetzt hast du was zu erzählen. Ja. Kommen Sie, Bums. Wenn Sie mich so nett mit der Knarre winken. Ey, was ist denn mit dem Spiel? Das Spiel muss zu Ende. Ja, okay, danke. Komisch, dass... Das passt gar nicht zu Ihnen, Bums. Aber es kommt mir so vor, als ob Sie hier auf mich gewartet haben. Ach, Quatsch. Wer hat mich verpfiffen? Ich glaube doch, dass Sie gewartet haben. Sie wussten wohl nicht weiter nach der ganzen Sache. Wer hat mich verpfiffen? Darf ich Sie bitten, einzusteigen? Wollen Sie mich verarschen? Ja, mal los, Wagner, heim ins gemütliche Büro. Ja. Zigarette? Ja, danke. Na, keine Handschellen heute? Nein, ich denke, wir brauchen diesmal keine. Glauben Sie an Ihre magischen Kräfte? Nein. Wer hat mich verpfiffen? Wir haben immer so gewisse Informationsmöglichkeiten. Wer? Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Ach, du glaubst doch nicht im Ernst, Bulle, dass du von mir einen Namen kriegst. Liebe Lungentreue, wie schön. Und Sie wären ein prima Preuße. Kluge Sprüche nützen mir nichts. Stimmt. Wo haben Sie Ihre Freundinnen verschleppt? Ich? Meine Freundin? Theaterspielen passt nicht zu Ihnen, Brunks. Also, wo sind die Leichen von Karin Hollmann und dem Mann, der bei ihr war? Einen Augenblick mal. Sind die beiden verschwunden oder sind sie tot? Wohl beides. Das müssten Sie ja am besten wissen. Ich wüsste nicht, warum. Wollen Sie immer noch leugnen? So langsam reicht's mir, Brunks. Es gibt nichts zu leugnen. Betrachten Sie sich eigentlich nie im Spiegel, Bums. Da könnten Sie nämlich Spuren sehen, sehr deutliche Spuren. Spuren des Überfalls und des Kampfes in der Wohnung in der Elsaßstraße. Die beiden haben sich offensichtlich verzweifelt gewehrt. Werden Sie endlich ernst, Bums. Schließlich war Karin Hollmann längere Zeit mit Ihnen zusammen. Und wie mir geflüstert wurde, war das auch von Ihnen aus so etwas wie Liebe. Da kann man doch nicht einfach mit einem Grinsen drüber weggehen, oder? Ich bewundere die Art, wie Sie sich ausdrücken können. Schluss jetzt mit der Komödie. Wo sind die Leichen der beiden? Vielleicht am Strand von Saint-Tropez. Fragen Sie sie doch selbst. Das ist nicht besonders komisch, wie? Doch, doch. Das ist sehr komisch. Du, ich könnte dich voll freuen. Nein, du tust mir weh. Ach, in ein paar Tagen brauchst du keine Verbände mehr und die Schmerzen sind dann weg. Ja, hoffentlich. Du, im Wetterbericht steht, am Meer ist es noch über 20 Grad. Mhm. Vielleicht können wir sogar noch schwimmen gehen. Ja, wenn die Sonne scheint. Steht im Wetterbericht, dass die Sonne scheint. Sonst bleiben wir halt bis zum nächsten Sommer. Ach, du Spinner. Nein, nein, im Ernst. Vielleicht müssen wir sogar so lange bleiben. Oder noch woanders hin. Naja, könnte sein. Sag mal, warum bist du eigentlich nicht zur Polizei gegangen und hast Anzeige erstattet? Weil ich dachte, ich könnte dir damit schaden. Ja, hätte sein können. Wir müssen also eventuell lange wegbleiben? Ich habe jedenfalls für alle Eventualitäten vorgeplant. Du bist nicht der Erste, von dem ich sowas höre. Denkst du an Brooks? Nicht direkt. Von jetzt ab aber möglichst nicht mehr, ja? Ich versuch's. Aha. Ja, das sind wir. Komm, lass mich doch mal. Lass es doch, ich kann auch zwei Koffer tragen. Nimm du mal die Tasche. Hier, gib mir mal die Kameratasche. Ah ja, danke. Es wird aber bald anders werden. Ja, ja, jetzt komm. Sie werden darauf gefasst sein müssen, dass man jetzt besser auf Sie aufpasst, Bungs. Ist zu erwarten. Die beiden sind übrigens etwa zur selben Zeit abgeflogen, als ich sie verhaftet habe. Das steht inzwischen fest. Wenn sie es nicht waren, wer war denn nun der Geheimnisvolle, der in die Wohnung eingedrungen ist und die beiden zusammengeschlagen hat? Das haben Sie mich beim Verhör doch auch schon mehrmals vergeblich gefragt, oder? Wie wäre es denn, wenn Sie jetzt ein bisschen plappern? Nein. Wie sind Sie eigentlich auf Saint-Tropez, Nizza und so weitergekommen? Intuition. Du solltest Märchenerzähler werden, Bertie. Dazu fehlt mir Ihre schöne Sprache. Ach, Côte d'Azur. Da wollten wir auch schon immer mal hin, meine Frau und ich. Ist schön da. Besonders im September und Oktober. Also jetzt genau die richtige Zeit? Haben Sie noch Urlaub zu kriegen? Ja, in diesem Jahr habe ich noch keinen Tag Urlaub gemacht, aber jede Menge Überstunden. Dann nehmen Sie doch Urlaub und fahren Sie mit Ihrer Frau los. Danke für den guten Rat. Werde ich vielleicht wirklich machen. Viel Spaß. Und vergessen Sie nicht, durch die Provence zu fahren. Können mir Lavendel mitbringen, damit meine Zelle nicht so sehr nach Scheiße steckt. Du bist ein komischer Kauz. Welche Strecke durch die Provence sollten wir denn am besten fahren? Ich habe schon viel zu viel gesagt. Zu viel? Ich weiß nicht. Ich hätte gern noch mehr gehört von der Provence. Andermal. Compris. Tja, dann wollen wir mal. Na, du guckst sich das einer an, ein Empfangskomitee für Bertie Bronx. Krämer, Neidig und noch zwei weitere Herren. Na, das ist aber eine Freude. Ja, und so gefehlt. Willkommen in der Heimat, Bronx. Wenn wir die Herren hereinbitten dürfen. Champagner ist schon kalt gestellt. Lass es gut sein, ja? Ja, ein bisschen Freude muss der Mensch doch haben. Du sagst es. Dass wir dich so schnell wiederhaben würden, das hätte ich ehrlich nicht gedacht. Ich auch nicht. Nein, auch keine Lust, ins gastliche Heim einzutreten, Bronx. Los, komm weiter, Bronx. Was gibt's denn? Die Karte. Neulich abends auch. Ich frage mich, was die hier in der Nähe suchen. Oh, Bronx entpuppt sich als Tierfreund. Na, vielleicht kriegst du jetzt eine Spezialsuite im Parterre. Da kannst du ja die Miezen locken und dich mit ihnen unterhalten. Manchmal kommen die nämlich sogar, wenn man sie lockt. Das heißt, wenn sie sich innerhalb der Mauer nicht zu eingezwängt fühlen. Schwein! Du mieses kleines Schwein! Und hören Sie auf, Sie verdammter Idiot! Damit verschlechtern Sie doch nur Ihre Situation! Arsch! Halt mir die Kopf weg! Das ist auch schon mal besser, Bronx. Wirst du jetzt wieder mit deinem Fitnesstraining beginnen, ha? Für dich immer noch sie. Ganz wie Sie wünschen. Werden Sie nun wieder mit Ihrem Fitnesstraining beginnen, Herr Bronx? Ja. Sie hörten Brunx von Jens Hagen. Unter der Regie von Werner Klein sprachen Brunx, Achim Hammer, Kleinschmidt, Werner Schumacher, Karin Hollmann, Karin Diek, Laber, Matthias Ponier, Rolf Kleiber, Michael Thomas, Walter, Günther Ungeheuer und andere. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1983.